ARD. Volker Ulrich. 8 Tage im Mai. Die letzte Woche des Dritten Reiches. Gelesen von Peter Bieringer. Folge 7. 3. Mai 1945. Generalaussprache in Flensburg mit den Befehlshabern der besetzten Gebiete. Am Morgen des 3. Mai 1945 herrschte im Hauptquartier von Dönitz in Flensburg-Mürwik große Aufregung. In der Nacht waren Meldungen eingetroffen, die besagten, dass die englischen Truppen ihren Vormarsch in Norddeutschland beschleunigt fortsetzten. Der Großadmiral befürchtete, dass sie schon bald in Flensburg eintreffen und ihn und seine Mitarbeiter kurzerhand festsetzen könnten. Um 4 Uhr erließ er deshalb die Weisung, den Kaiser-Wilhelm-Kanal als letzte Widerstandslinie mit allen Mitteln so lange wie möglich zu verteidigen, um der Regierung Bewegungs- und Handlungsfreiheit zu sichern. Im Laufe des Tages wurde jedoch Entwarnung gegeben. Die Alliierten hatten offenbar noch nicht vor, die Flensburger Enklave zu besetzen, solange sich die Regierung Dönitz bereit zeigte, mit ihnen über die Kapitulation der Wehrmacht zu verhandeln. Nachdem Dönitz Generaladmiral von Friedeburg mit dem Auftrag ins Hauptquartier Montgomerys entsandt hatte, die Teilkapitulation für den gesamten norddeutschen Raum anzubieten, bestellte er die zivilen und militärischen Befehlshaber in den noch von deutschen Truppen besetzten Gebieten zu sich. Den Auftakt machte um 9.30 Uhr die Beratung über die böhmische Frage. Staatsminister Frank berichtete, dass das Reichsprotektorat am Vorabend einer Revolution stünde. Auf die Dauer sei es weder militärisch noch politisch zu halten. Um die Lage zu beruhigen, sollte Prag zur offenen Stadt erklärt werden. Außerdem schlug Frank vor, Verbindung zu bürgerlich-tschechischen Kreisen aufzunehmen, die daran interessiert seien, dass ihre Heimat nicht durch die Russen, sondern durch die Amerikaner befreit werde. Mit ihnen gemeinsam sollte versucht werden, General Eisenhower die Kapitulation der Heeresgruppe Mitte anzubieten und ihn zur Besetzung des Landes aufzufordern. Weder Dönitz noch Schwerin von Krosigk glaubten an den Erfolg einer solchen Aktion, weil sie annahmen, dass sich die Alliierten hinsichtlich der Zukunft der Tschechoslowakei längst verständigt hätten. Immerhin beauftragten sie Frank, das Terrain zu sondieren und, wenn möglich, einen deutschen und einen tschechischen Vertreter zu Eisenhower zu entsenden. Um 11 Uhr begann die Besprechung über die Verhältnisse in den skandinavischen Ländern. Terboven bezeichnete die politische Situation in Norwegen als zurzeit noch günstig, da das allgemeine Bestreben dahin gehe, bei dem erwarteten Zusammenbruch Deutschlands und dem baldigen Kriegsende heil herauszukommen. Zu demselben Urteil kam Best im Blick auf Dänemark. Auch hier sei, trotz starker Freiheitsbewegung, mit einem Aufstand nicht zu rechnen. Was die militärische Lage anging, zeigten sich die beiden Wehrmachtsbefehlshaber Böhme und Lindemann optimistisch. Kampfkraft und Kampfwille der Truppen seien ungebrochen. »Also kommen Sie nach Nordschleswig, Herr Großadmiral, dann machen wir den Flaschenhals zu und schlagen dort die letzte anständige Schlacht des Krieges«, soll Lindemann sogar ausgerufen haben. Doch gegen den Vorschlag, in einem letzten Gefecht einen heroischen Untergang zu suchen, wandte sich nicht nur Schwerin von Krosigk, sondern auch Best. In einem solchen Fall, argumentierte er, würde man eine große Aufstandsbewegung dänischer Widerstandskämpfer geradezu provozieren, der die vielen Flüchtlinge im Land schutzlos ausgeliefert sein würden. Für beide besetzten Gebiete formulierte Dönitz die Weisung: Ruhe und Ordnung aufrechterhalten, da uns durch innere Unruhe nur Nachteile entstehen können. Stark und energisch auftreten, aber im Einzelfall zu Konzessionen bereit sein. Am Nachmittag um 15.30 Uhr stand schließlich die niederländische Frage auf der Tagesordnung. Seyss-Inquart hatte bereits im April Verhandlungen mit Eisenhowers Generalstabschef General Walter Bedell Smith angeknüpft, um die katastrophale Versorgung der niederländischen Bevölkerung mit Lebensmitteln zu verbessern. Nun berichtete er, dass die Verhandlungen zufriedenstellend verlaufen seien, da alle Teile Interesse an einer geordneten Überleitung hätten. Im Hinblick auf eine mögliche Teilkapitulation zeigte sich der Reichskommissar allerdings skeptisch, weil die gegenseitige Verpflichtung der Alliierten auf eine Gesamtkapitulation immer noch als verbindlich angesehen werde. Dennoch sollten die Sondierungen fortgesetzt werden. Dönitz gab Seyss-Inquart die Weisung mit auf den Weg, den Kampfauftrag bis zum Abschluss des Waffenstillstands zu erfüllen, von Zerstörungen und Überflutungen ganzer Landstriche durch Sprengung der Deiche aber abzusehen. Eine honorige Überleitung räumt uns einen kleinen Kredit ein. Diesen Auftrag konnte Seyß-Inquart nicht mehr ausführen, weil sein Boot wegen des schlechten Wetters nicht auslaufen konnte. Beim Versuch, auf dem Landweg in die Niederlande zu gelangen, wurde er am 7. Mai von der britischen Militärpolizei in Hamburg festgenommen. Kampflose Übergabe Hamburgs. Am 3. Mai ging für die Hamburger der Krieg zu Ende. Während des ganzen Tages brachte der Rundfunk die Nachricht vom bevorstehenden friedlichen Einmarsch der englischen Truppen. Auf großen Plakaten wurde der Bevölkerung bekannt gegeben, dass ab 13 Uhr ein allgemeines Ausgehverbot verhängt werde, von dem nur Angehörige der Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke ausgenommen sein sollten. Am Nachmittag herrschte in der Hansestadt eine gespenstische Ruhe. Der gesamte Verkehr war eingestellt, Läden und Geschäfte blieben geschlossen. An den Kreuzungen und Brücken waren Hamburger Schutzpolizisten postiert, ansonsten waren die Straßen menschenleer. Noch bis Mitte April 1945 hatte nichts auf eine kampflose Übergabe der Stadt hingedeutet. Vielmehr war seit Herbst 1944 mit dem Aufbau eines äußeren und inneren Verteidigungsringes begonnen worden. Schützengräben wurden ausgehoben und Panzersperren aus Stein- und Eisenträgern errichtet. Auf einer Versammlung von Parteifunktionären, Wirtschaftsführern und leitenden Verwaltungsbeamten im ungeheizten Festsaal des Hamburger Rathauses verkündete Gauleiter Karl Kaufmann am 19. Februar 1945, Hamburg sei auf Befehl Hitlers zur Festung erklärt worden und solle bis zuletzt verteidigt werden. Kaufmann war der mächtigste Mann in der Hansestadt. Der 1900 geborene Sohn eines Wäschereibesitzers in Krefeld zählte zur Garde der alten Kämpfer in der NSDAP. Im Mai 1929 hatte Hitler den erst 28-jährigen Rheinländer zum Gauleiter im Roten Hamburg berufen. 1933 wurde er auch Reichsstatthalter und als solcher war er für die rigorose Durchsetzung der NS-Politik in der Hansestadt verantwortlich. Ihm gegenüber spielte der von den Nationalsozialisten eingesetzte Bürgermeister Karl Vincent Krogmann nur noch eine Nebenrolle als bürgerliches Aushängeschild. 1936 wurde Kaufmann auch offiziell als Chef der Landesregierung eingesetzt und seit Kriegsbeginn übte er darüber hinaus die Funktion eines Reichsverteidigungskommissars aus. Einerseits ließ der überzeugte Nationalsozialist in der Öffentlichkeit auch noch in den letzten Kriegsmonaten keinen Zweifel daran, dass er Hitlers Befehle getreulich auszuführen gedachte. Andererseits war er realistisch genug zu erkennen, dass eine Verteidigung Hamburgs als Festung zum endgültigen Untergang der Stadt führen musste. Bis zum Frühjahr 1945 hatte die Elbmetropole über 200 Luftangriffe erlebt, die verheerendsten vom 25. Juli bis 3. August 1943, als britische und amerikanische Bomber weite Teile Hamburgs in Schutt und Asche legten. 34.000 Menschen waren nach vorsichtiger Schätzung in dem Feuersturm ums Leben gekommen. Zehntausende hatten die Stadt fluchtartig verlassen. Anfang 1945 lebten noch rund 1 Million Menschen in Hamburg, viele in Kellern und Notunterkünften. Die Stimmung hatte einen Tiefpunkt erreicht, allen Durchhalteappellen zum Trotz. Äußerungen wie »Jetzt aber soll der Tommy kommen und Schluss machen, damit wir wieder ein vernünftiges und geordnetes Leben führen können« waren überall zu hören, und zwar quer durch alle Schichten. Unter diesen Auspizien begann Kaufmann, nach Mitteln und Wegen zu suchen, um den Hamburgern den militärisch sinnlosen Endkampf zu ersparen. Dabei spielte sicher auch der Gedanke mit, sich angesichts des nahen Endes der nationalsozialistischen Herrschaft als Retter Hamburgs zu profilieren und auf diese Weise seine Rolle in den vergangenen 12 Jahren als weniger belastend erscheinen zu lassen. Zuerst versicherte er sich der Unterstützung des Generalmajors Alwin Wolz, der am 2. April, nicht zuletzt auf sein Drängen hin, zum Kampfkommandanten der Stadt ernannt wurde. Einen Tag später begab sich der Gauleiter zusammen mit Generalfeldmarschall Ernst Busch, dem Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nordwest, zu einem letzten Besuch Hitlers in die Berliner Reichskanzlei. Von der Unterredung, die im Beisein von Bormann, Keitel, Jodl, Dönitz und Himmler stattfand, existiert nur eine nachträgliche Aufzeichnung Kaufmanns. Glaubt man ihr, dann fand das Gespräch in einer außerordentlich frostigen Atmosphäre statt. Auf die Frage von Busch, ob die Heeresgruppe Nordwest mit weiteren Verteidigungskräften rechnen könne, habe Hitler schroff ablehnend reagiert. Alle noch verfügbaren Reserven müssten der neu gebildeten Armee Wenck zur Verfügung gestellt werden, der bei der Entscheidungsschlacht um Berlin eine Schlüsselrolle zufalle. Kaufmann will anschließend bemerkt haben, dass er eine Verteidigung Hamburgs angesichts der allgemeinen Kriegslage nicht vertreten könne. Noch befänden sich 680.000 Frauen und Kinder in der Stadt. Sie zu evakuieren sei aber nicht möglich, da die Provinz Schleswig-Holstein durch die Aufnahme von Flüchtlingen aus den Ostgebieten bereits über Gebühr in Anspruch genommen sei. Hitler habe, so schließt der Bericht, seine Einwände auf das Schärfste zurückgewiesen und auf die bedingungslose Ausführung seines Festungsbefehls bestanden. Ob Kaufmann dem Diktator tatsächlich so offen entgegengetreten ist, wie er später behauptete, darf man bezweifeln. Aber vermutlich hat ihm die Begegnung mit dem Führer, der offensichtlich den Bezug zur Realität verloren hatte, die Augen geöffnet und ihn in seinem Entschluss bestärkt, Hamburg kampflos den Briten zu übergeben. Am 20. April, Hitlers letztem Geburtstag, war Montgomerys 7. Panzerdivision unter Generalmajor Louis O'Lyne bis an den südlichen Stadtrand Hamburgs vorgerückt. »Nun stehen wir vor der Endkatastrophe«, schrieb Mathilde Wolf Mönckeberg, die Frau des Anglisten Emil Wolf, an ihre Kinder. »Von diesen letzten Tagen könnt ihr euch kaum eine Vorstellung machen. Immer das näherkommende Unheil vor sich, eine dauernde Spannung und Erregung, zum Radio laufen, um jede neue Nachricht aufzufangen, unter tausend herumschwirrenden Gerüchten, Voralarme, Alarme in steter Abwechslung von morgens bis in die Nacht hinein.« Von ihren vorgeschobenen Stellungen aus beschoss die britische Artillerie Harburg. Einige Geschosse trafen auch die Phoenixwerke, in denen seit Ende 1944 ein Reservelazarett eingerichtet worden war. Daraufhin beschlossen der Direktor der Werke, Albert Schäfer, und der zuständige Arzt, Professor Hermann Burchardt, sich zu den britischen Linien zu begeben und um Einstellung des Beschusses zu bitten. Kampfkommandant Wolz genehmigte die Aktion und gab den beiden als Dolmetscher einen Leutnant seines Stabes, Otto von Laun, einen Sohn des bekannten Völkerrechtlers Rudolf von Laun, mit auf den Weg. Am Abend des 29. April, nach einer stundenlangen Irrfahrt, wurden sie vom Nachrichtenoffizier der 7. Panzerdivision, Captain Thomas Martin Lindsay, empfangen. Der versprach, für eine Schonung des Harburger Lazaretts zu sorgen, verlangte aber eine Gegenleistung. Einer der drei Unterhändler sollte einen Brief des Divisionskommandeurs, Generalmajor Lein, an den Hamburger Kampfkommandanten überbringen, in dem dieser im Namen der Menschlichkeit zur Übergabe Hamburgs aufgefordert und gebeten wurde, einen Offizier mit entsprechender Vollmacht zu entsenden. Am Mittag des 30. April erhielt Wolz die Kapitulationsaufforderung. Unmittelbar danach besprach er sich mit Gauleiter Kaufmann. Beide kamen überein, dass nun keine Zeit mehr verloren werden dürfe. In einem Fernschreiben an Dönitz ließ Kaufmann seine Absicht durchblicken, Hamburg kampflos den Briten zu übergeben, holte sich aber noch eine Abfuhr des Großadmirals. Es sei notwendig, die Elbestellung mit äußerster Zähigkeit gegen den Westen zu verteidigen und die Stadt Hamburg könne den besten Beitrag in diesem Schicksalskampf unseres Volkes leisten. Doch Kaufmann und Wolz waren entschlossen, nun auf eigene Faust zu handeln. Am Abend des 1. Mai fuhren zwei Parlamentäre aus dem Stab von Wolz zum Hauptquartier der 7. britischen Panzerdivision und übergaben Generalmajor Lyon ein Schreiben des Kampfkommandanten, in dem dieser sich bereit erklärte, das Problem einer etwaigen Übergabe der Stadt Hamburg und der sich daraus ergebenden weitreichenden Konsequenzen zu besprechen. Lyon räumte eine Frist von 24 Stunden ein, innerhalb derer die bedingungslose Kapitulation angenommen werden musste. Noch in der Nacht zum 2. Mai kehrten die Parlamentäre zurück und unterrichteten Wolz über das Verhandlungsergebnis. Der Kampfkommandant befahl daraufhin, die noch in Hamburgs Süden stehenden Einheiten des Heeres und der Waffen-SS abzuziehen. Noch war die Hamburger Bevölkerung über das Schicksal der Stadt gänzlich im Ungewissen. Doch in den Mittagsstunden des 2. Mai wurde im Schaukasten der Hamburger Zeitung am Gänsemarkt eine Sonderausgabe mit einem Aufruf Kaufmanns an die Hamburger ausgehängt, in dem dieser die bevorstehende Kapitulation ankündigte. »Wem soldatische Ehre gebietet, weiterzukämpfen, hat hierzu Gelegenheit außerhalb der Stadt. Mir aber gebietet Herz und Gewissen, in klarer Erkenntnis der Verhältnisse und im Bewusstsein meiner Verantwortung für unser Hamburg, seine Frauen und Kinder vor Sinn und verantwortungsloser Vernichtung zu bewahren. Ich weiß, was ich hiermit auf mich nehme. Das Urteil über meinen Entschluss überlasse ich getrost der Geschichte und euch. Eigentlich hatte der Aufruf erst am folgenden Tag, unmittelbar vor dem Einmarsch der britischen Truppen, erscheinen sollen. Wer die vorzeitige Veröffentlichung veranlasst hatte, ist nie geklärt worden. Die Nachricht verbreitete sich im Nu in der Hansestadt. Am Gänsemarkt ist es zu ausgesprochenen Tumulten der Freude gekommen. Die Menschen haben sich gegenseitig umarmt. Viele sind in Tränen ausgebrochen, notierte ein Hamburger. Großadmiral Dönitz legte zunächst Protest gegen die Eigenmächtigkeit Kaufmanns ein. Doch nachdem Montgomerys Truppen die Elbestellung durchbrochen und nach Lübeck vorgestoßen waren, ließ er sich am Nachmittag des 2. Mai davon überzeugen, dass eine Verteidigung Hamburgs keinen Sinn machte, und gab seine Zustimmung zur kampflosen Übergabe. Ebenfalls in den Abendstunden wandte sich Kaufmann über den Rundfunk an die Bevölkerung und teilte mit, Hamburg sei zur offenen Stadt erklärt. »Wenn morgen der Feind Hamburg besetzt, ist dies die schwerste Stunde meines Lebens. Für diese Stunde fordere ich von euch Würde und Disziplin.« Staatssekretär Georg Ahrens, Stellvertreter Kaufmanns, als Leiter der Hamburger Verwaltung, den die Hamburger wegen seiner beruhigenden Stimme in den Bombennächten Onkel Baldrian nannten, blieb es vorbehalten, die Sendung mit den Worten zu beenden: »Sie hörten die schicksalsschwere Ansprache unseres Gauleiters an seine Hamburger.« Kaufmann habe in großer Erschütterung aufrichtig ergriffen, einfach und anständig gesprochen, so wie er es eigentlich immer seinen Hamburgern gegenüber war, schrieb Mathilde Wolf-Mönckeberg. Kaufmanns Kalkül, sich als ein verantwortungsvoller Politiker zu präsentieren, der immer nur das Beste für seine Stadt gewollt habe, schien aufzugehen. In der Nachkriegszeit sollte die Legende vom guten Gauleiter, der sich von einem Gefolgsmann Hitlers zum Rebellen gegen dessen Vernichtungswut gewandelt habe, kräftig ins Kraut schießen und einer weiteren Legende den Boden bereiten, dass Hamburg in den Jahren der Diktatur eine Insel relativer Vernunft inmitten der braunen Barbarei gewesen sei. Kurz nach 21 Uhr, am Abend des 2. Mai, war Kampfkommandant Wolz, begleitet von Major André, Hauptmann Link und dem ehemaligen Bürgermeister Wilhelm Burchard Motz, in Richtung Front aufgebrochen. Brigadegeneral John M. K. Sperling, der Kommandeur der 131. Britischen Infanteriebrigade, geleitete die Emissäre zum Gefechtsstand von Generalmajor Lyne. Wolz bejahte die Frage, ob er ermächtigt sei, die bedingungslose Kapitulation anzubieten, und verpflichtete sich, für den 3. Mai ein Ausgehverbot zu erlassen und an den Straßen nach Hamburg und an den Elbbrücken die Minen und Sprengladungen zu entfernen. Die Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde fand allerdings erst gegen Mittag des 3. Mai in Hecklingen bei Lüneburg statt. Dorthin hatte Wolz die aus Flensburg kommende Verhandlungsdelegation begleiten müssen. Erst danach konnte er die Rückkehr nach Hamburg antreten, gerade noch rechtzeitig, bevor die Briten die Stadt besetzten. Der Einmarsch begann kurz nach 16 Uhr. In 3 Marschsäulen passierten Soldaten der 7. britischen Panzerdivision die Elbbrücken und trafen kurz vor 18 Uhr auf dem Rathausmarkt ein. Um 18.25 Uhr empfingen Wolz und Burchard Motz, Brigadegeneral Sperling und die Mitglieder seines Stabes vor dem Rathausportal und übergaben ihnen die Stadt. Anschließend geleiteten sie die britischen Offiziere in den Kaisersaal, wo sie von Gauleiter Kaufmann und Bürgermeister Krogmann begrüßt wurden. Erst am Tag danach bemerkten die meisten Hamburger die Anwesenheit der neuen Herren. »Englische Soldaten wimmeln plötzlich hervor und krabbeln wie die Ameisen durch alle Straßen«, beobachtete Mathilde Wolf-Mönckeberg im Villenstadtteil Winterhude, der weitgehend unzerstört geblieben war. »Und bald folgen Massen von Autos und Panzern und Tanks und Motorrädern. Und im Nu haben sie sich installiert, große Holzschilder überall angebracht, Army Post Office, Taylor, Leave Center, etc. Es gibt viele Neugierige, die den ganzen Tag auf dem Balkon stehen und schauen, was da unten alles vorgeht. Wir beschäftigen uns damit, alles wieder aus dem Keller raufzuholen, was sich da in fast 6 Jahren angesammelt hat.« Bereits am Abend des 4. Mai um 19 Uhr nahm Radio Hamburg als erster Sender in Deutschland im unzerstörten Funkhaus an der Roten Baumchaussee seinen Sendebetrieb wieder auf. Mit der zweisprachig verlesenen Ansage: Here is Radio Hamburg, a station of the military government. Hier ist Radio Hamburg, ein Sender der alliierten Militärregierung. An demselben 4. Mai kroch die Familie Giordano aus ihrem Kellerverlies in Hamburg-Alsterdorf, wo sie sich fast 3 Monate lang versteckt gehalten hatte. Denn noch Anfang Februar 1945 war die jüdische Mutter Lilly, die in sogenannter Mischehe mit einem Musiker italienischer Herkunft lebte, aufgefordert worden, sich in der früheren Talmud-Torah-Schule im Grindelhof einzufinden, von wo aus sie deportiert werden sollte. In seinen Erinnerungen eines Davongekommenen hat einer ihrer Söhne, der 1923 geborene Ralph Giordano, den Moment der Befreiung beschrieben. Als ich an meiner Mutter vorbeikam, sah ich, was ich in der Finsternis des Verstecks so nicht wahrgenommen hatte. Ihr Haar war grau geworden, die schwarze Pracht bis auf wenige Strähnen dahin. Aber erst als ich Egon unter freiem Himmel erblickte, weinte ich. Ein Teil seines braunen Haupthaars hatte sich silbern verfärbt. An dem Tag, als die Giordanos das Licht der Freiheit erblickten, verhafteten die Briten Gauleiter Kaufmann. Bis Oktober 1948 blieb er interniert, wurde danach aus gesundheitlichen Gründen entlassen. Hitlers Mann in Hamburg, der politische Gegner gnadenlos verfolgt hatte und für die Deportation tausender Hamburger Juden die Verantwortung trug, musste sich nie vor Gericht verantworten. Ende der 50er Jahre trat er als Seniorchef in ein Versicherungsunternehmen ein und wurde Teilhaber einer Chemiefabrik. Bis zu seinem Tod im Dezember 1969 lebte er als wohlhabender und von vielen geachteter Bürger in der Hansestadt. Nicht vor jedem Haus liegt ein Stein, der uns stolpern lässt, der erinnert. Die Vergangenheit ist nicht einfach vorbei. Sie mischt sich in mein Leben ein. Es gibt so viel mehr Geschichten als Steine. Zum Beispiel die des jüdischen Arztes Hans Salomon Landshut. Kaputt. Auch meine Praxis wollen sie kaputt machen. Menschen meiner Art. Mit der Hilfe von historischen Dokumenten spüren 7 renommierte Autorinnen und Autoren den unerzählten Geschichten der NS-Zeit nach. Ich sehe ihre Schatten. Die Schatten der Kinder, die sie nicht bekamen, der Leben, die sie nicht zu Ende führten, die beendet wurden. Wir erinnern uns. Stolpertexte. Jetzt in der ARD-Audiothek.